Fanboys. Heute mit dem Tobi. Hi. Hallo. Und mit Marcel. Das kann ich jetzt nicht nachmachen. Normalerweise mache ich dich nach bei meiner Begrüßung. Ha, so geht das nicht. Unknackbar. Hallo Tobi und heute auch noch mit Martin. Ja, hallo. Es ist wie so oft ist das der zweite Versuch, heute haben wir nicht so viel Konzentration, dass wir irgendwie und nicht in Gelächter ausbrechen. So interpretiere ich es zumindest gerade. Die Folge 300. Ja, genau. Ja, Von hier aus schöne Grüße an Dom. Ich habe in die 200. Folge reingehört und war ganz überrascht, dass Dom da auch schon nicht mehr dabei war, allerdings als Gast zu hören. Mhm. Diesmal habe ich leider verbaselt, ihm Bescheid zu sagen oder ihn zu fragen, ob er uns vielleicht einen kleinen Gastbeitrag schicken kann, aber ich glaube, das ja dann vielleicht irgendwann wieder mal. Ich hatte ja so ein bisschen gehofft, dass es gibt ja bald so eine Reunion quasi, wo wir alle am gleichen Ort sind. Ich weiß nicht, ob ich sagen dann darf, zu welchem Anlass. Ich hatte fast gehofft, dass die 300 quasi auf dieses Wochenende fällt. Darauf und wir dann, fällt. Ah. Ja, und dann wir diesen Event vereinnahmen können für Fanboys Reunion, aber ich glaube, das wäre nicht gut für den Event. Ich glaube, zeitlich wird es schwierig. Ansonsten müssten wir die Folge jetzt auch ausfallen lassen. Also liebe Hörer, falls die Folge nur 5 Minuten lang ist, haben wir das gemacht. Genau, nein, aber darf ich sagen, was es geht, Marcel, oder ist das geheim? Ja, Aga und ich haben geheiratet. Und das wird gefeiert demnächst. Genau. Ja, genau. Ja, und da sind wir alle an einem Ort physikalisch. Wir werden aber nicht podcasten, hoffe ich. Nein, wir werden sicherlich nicht podcasten. Gut, aber jetzt postcasten wir gerade. Was erzähle ich denn für einen Unsinn? Jetzt podcasten wir gerade und es ist die 300. Folge und wir haben einen Zahlenspaßfakt, wie so oft, oder? Genau, die Zahlenfakten gibt es ja seit der, weiß ich nicht, 96. Folge oder so. Also auch schon wahnsinnig lang, aber nicht seit dem Anfang. Als Reminiszenz daran habe ich mal wieder eine Jahreszahl rausgesucht, weil angefangen hat der Zahlenfakt ja mit den Jahreszahlen. Und diesmal nehmen wir das ganz literell. Wörtlich. Meine schlechten Angewohnheiten. Ganz wörtlich. Ich finde es total lustig. Tobi hat während ich hier gerade rede, recherchiert. Und tatsächlich, wenn man 300 eingibt ins Internet, dann wird man zugepflastert von einem Film mit einer roten 300. Ich habe den nicht gesehen, weil hat den jemand von euch gesehen? Ich weiß nur zum Teil. Ich weiß nur Brustmuskulatur und Bärte. Ich habe gehört, dass Lena Headey mitspielt, die die Cersei in Game of Thrones spielt. Ja. Ansonsten weiß ich über den Film nichts. Ja. Was ich sonst interessant fand, war ungefähr so um die 300 wurde der älteste Maya-Tempel in Guatemala gebaut. Das war natürlich damals noch nicht Guatemala. Es wurde erstmals Zucker, fester Zucker aus Zuckerrohr gewonnen, hergestellt. Ja. Was ich vor allem sehr, sehr spannend fand, war, die christliche Antike übernimmt den geflügelten Eros-Knaben. Da guck mal hin. Als Vorbild für spätere Engelsfiguren. Ja. Puten. Der geflügelte Eros-Knabe. Ja. Ja. Pute. Sagt man Putte oder Pute? Ich weiß gar nicht. Putte sagt man, glaube ich, oder? Putte sagt man. Puttenbrust. Ja. Puttenbrust. Womit wir wieder bei 300 wären. Ohne Bart. Gut. Oh Gott, was sind wir hier? Also, ich habe ja ein bisschen recherchiert, was die Vergangenheit angeht. Und so eine Folge, so eine runde Folge nimmt man ja gerne mal, um zurückzuschauen. Heute habe ich mir überlegt, wir machen es andersrum und schauen in die Zukunft. Was in allen runden 100er Folgen vorgekommen ist, dass wir eine Referenz auf unser Live-Publikum gemacht haben. Ah, ja. Das hier gerade, also bei mir gerade aus Tobi besteht. Live-Publikum. Ja, genau. Also wir haben jedes Mal ein Live-Publikum dabei. Ja, ja. Weil sonst wäre es ja keine Runde. Ja, ja. Fanboys ist filmed in front of a Live-Studio-Publikum. Mhm. Aber die müssen alle still sein. Genau. Ja, und damit wir nächstes Mal nicht, eigentlich dachte ich auch, jetzt so Schnipsel raussuchen, die lustigsten Aussagen der letzten 300 Folgen, was haben wir für Quatsch erzählt, was sagen wir dazu jetzt, dafür war leider keine Zeit, Ehrlich sind, erzählen wir jede Woche so viel Quatsch, dass wir das eigentlich jede Woche machen könnten, oder? Genug Quatsch für 100 Folgen. Aber ich danke, ich dachte mir, wenn wir schon für die 300. Folge nicht vorbereitet sind, lass uns doch was machen, was uns gleich die Vorbereitung für die 400. Folge abnimmt. Ja, ja, du machst wieder so Zeitschleifen-Type-Sachen, das ist super. Übrigens, das Gewinnspiel ist ja leider abgeschlossen, aber falls ihr das Gewinnwort noch wisst, schreibt uns doch mal. Genau, das Passwort. Ich weiß nicht, in welcher Folge das war. Genau. Ich wollte sprechen über die Folge. Das Login-Passwort von Marcel an seinem Rechner, er sucht sein Login-Passwort. Du warst das doch heute mit dem Login. Also mich würde jetzt interessieren, wer wirklich noch versteht, von was wir hier reden. Also ob sich jemand tatsächlich noch an diese ganze Gewinnspielgeschichte erinnern kann. Ja, sagt wenigstens mal Piep oder schreibt uns auf Twitter oder so, falls ihr euch an die Gewinnspielgeschichte erinnert. Ja, nicht, dass wir halt einfach nur drei Typen sind, die über Dinge lachen, die nur sie irgendwie noch wissen. Tobi, erinnerst du dich an die Gewinnspielgeschichte? Weil es hat vor deiner Zeit angefangen. Mist, jetzt habe ich gedacht, ich komme da drum rum, um das zugeben zu müssen, dass ich keine Ahnung habe. Martin Zweit. Genau. Ja, und um zurückzukommen, um uns die Arbeit für die 400. Folge abzunehmen, dachte ich, wir sprechen einfach darüber, wie wird die Welt, wenn die 400. Folge gespielt wird, das wird so Sommer, Herbst 2019 sein, wie wird da die Welt wohl aussehen, damit wir dann in der 400. Folge drüber reden können, was wir für Quatsch jetzt erzählen. Ja. Genau, vielleicht mal so ein paar Rahmendaten. Im Sommer, Herbst 2019 haben wir schon wieder eine neue Fußball-Weltmeisterschaft hinter uns, die ist nämlich 2018. Wo ist die denn? Die ist im schönen Russland. Ah, ja. Okay, dann gewinnt Russland. Oder USA. Ich tippe auf Russland. Du tippst auf Russland. Ich tippe auf Russland als Sieger. Ah, Russland mit seinem ersten. Ich tippe auf Putin als Sieger. Putin als Sieger. Ja. Wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wo die stattfindet, aber wahrscheinlich über Russland verstreut. Ja. Manchmal tun sich ja so Länder zusammen, um eine auszurichten. Russland könnte gleich zwei ausrichten gleichzeitig. Ja. Ich glaube, dass die darauffolgende 2022 dann auch die ist, die über Europa verstreut ist. Huh. Was ja eine ganz nette Idee ist. Was ich da gerne wissen würde, ist, wahrscheinlich wird auch in Großbritannien mitgespielt. Mhm. Diese ganze FIFA-Sache hat ja wenig mit der EU zu tun. Korrekt. Aber konnten sich dann da vier Länder bewerben, weil also Großbritannien besteht ja aus 2022, bist du falsch informiert, wird in Katar ausgetragen. Ach genau, genau. Quer über Katar wobei ich da noch nicht so sicher wäre, aber gut. Ach, ja. Dann ist das 2026, da reden wir dann in der 600. Folge drüber oder am 800. oder was weiß ich. Ja. Hat noch ein bisschen. Wir sind ja ein bekannter Fußball-Podcast, deswegen wollte ich das mal jetzt gleich an den Anfang stellen. Drei Freunde müsst ihr sein. Ich habe überlegt, wenn wir jetzt über Herbst 2019 reden, dann reden wir selbstverständlich über das neue iPhone. Und wenn Apple das so gemacht hätte oder machen würde, wie immer, dann wäre das iPhone 8S, oder? Nee, 9, oder? 8 kommt doch dieses 8S. Jahr schon. Ja, aber ja, genau, das ist ja das Ding. Eigentlich würde jetzt das 7S kommen. Ach so, ja. Also, ja, ja. Was ja wahrscheinlich auch kommt, aber das 8 soll ja auch kommen, also wäre das dann das 8S, aber ich tippe jetzt aufs 9er. iPhone 8 Pro S. 8 Pros. Ja, das iPad Pro wird in drei Größen existieren. 2019? Mhm. Was ist die dritte Größe? Ich nehme an, dass die jetzigen beiden großen Größen bleiben. Noch größer. Oder nicht? Noch größer. Ausfaltbar. Tisch groß. iPad. Nach unten ist ja nicht mehr wirklich viel Luft. Also ich meine, da bist du ja dann wieder bei einem Telefon. Ja. iPad Mini ist schon. Fablet sagt auch keiner mehr, Mini. Oder? Nee. Weil alle Telefone jetzt so groß geworden sind. Ja. Aber wie sieht denn das iPhone 9 aus und was ist da vor allem drin? Wie viele Kameras? 20, nein, keine Ahnung. Rundum. Man kann das iPhone 9 hochwerfen und dann macht das automatisch ein 360 mal 360 Grad Panorama. Oh ja, stimmt. Google. 360 Grad Kram in Telefonen, das fehlt in der Tat noch, ja. Kann das denn schon VR? Oh, natürlich. Selbstverständlich. Aber das Problem, was Apple hat, ist ja, du brauchst ja Stereosicht. Was du ja bei einem Mono-Display, um das mal so zu nennen, nicht von dir aus hast. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie so ein Kartongehäuse bauen wie Google, um dann Stereosicht zu haben. Insofern, nee, da gibt es dann die Glass. Aber kommt nicht diese Brille ja angeblich? Das ist ja schon gerüchtet. Und dann ist halt alles Augmented Reality und Schnickschnack. Ich call jetzt mal ganz mutig was anderes. Das Auto wird es noch nicht geben 2019. Da stimme ich dir mit dir überein. Ja, glaube ich auch. Die Frage ist, ob es das Auto jemals geben wird. Das ist tatsächlich auch eine gute Frage. Also ich glaube, das iPhone 9 ist gar nicht so weit vom iPhone 7 entfernt optisch. Das heißt, es wird halt überall Glas haben und überall Display und wenig andere Sachen. Was ich denke, ist schon, dass das wireless ladbar sein wird. Ich glaube, dieses Jahr werden sie es noch nicht schaffen. Ja. Aber bis 2019 schon. Ansonsten, an die Haptik glaube ich nicht mehr, obwohl ich die ja seit Jahren gerne hätte. Ach ja, stimmt, die Haptik. Ja. Die Haptik. Die Haptik, ja, genau. Es wird wasserfest sein. Und so richtig. Ja. Ist das nicht das jetzige schon? Na, das jetzige ist so wasserfest, wie die Uhr vorher war, die alte Uhr. So dieses, du kannst damit sogar unter die Dusche wasserfest, aber tust nicht unter Wasser. Weil die richtige Uhr ist ja richtig wasserfest. Genau. Ich glaube, auch die Uhr wird es weiterhin geben, aber sich, glaube ich, wahrscheinlich nur so performance-technisch und von der Internetanbindung ändern, aber gar nicht. Ja, da haben wir ja diese Woche schon Gerüchte zu. Genau. Dann der Mac Pro wird erschienen sein, wenn alles nach den Ankündigungen von Apple läuft. Ja, erschienen worden sein. Erschienen worden sein. Und das Interessante ist ja, keiner weiß ja, wie er aussieht und was er ist. Ich wollte gerade sagen. Ja. Vielleicht ist es ein Cube. Sein. Oder eine Kugel. Eine Kugel. Für eine Kugel. Stimmt, es werden immer mehr Dimensionen zu rundlichen Dingen. Weil dann kannst du nämlich als Zubehör auch noch so einen Stand verkaufen. Weißt du, so. Kannst du den auf den HomePod legen? Es wird dann so BB-8-branded. Ja, genau, es wird so ein Torus, den du um den HomePod legen kannst. Ha. Also ich hätte jetzt gedacht, wenn du eine Kugel verkaufst tatsächlich, dann kannst du halt diverse Docks verkaufen, die halt so alle so konkav sind, wo du den Ball dann reinlegen kannst. Ach, ein Schälchen für den Mac Pro. Mhm. Weniger interessant, wie er aussieht, ist ja, interessanter als wie er aussieht, ist ja wahrscheinlich, was er kann. Und ich glaube, vom Konzept her werden sie das Gegenteil vom Mülleimer machen. Und zwar einen gut erweiterbaren Mac. Ja, die Frage ist halt, wie sie es machen. Also du siehst ja beim MacBook Pro jetzt schon, dass sie anfangen, externe Grafikkarten irgendwie anbinden zu können. Ist die Frage, gehen sie da den gleichen Weg oder gehen sie halt den Standard, du kannst deinen PC aufschrauben und die Grafikkarte austauschen Weg? Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird sehr Plug and Play. Da gab es doch auch schon früher so Ideen, dass man Handys so pluggable macht und Computer pluggable macht. Und das könnte ich mir vorstellen. Du kannst quasi einen Schneemann bauen aus verschiedenen Kugeln. Okay, ich bin so gespannt, ob du mit deiner Kugel vorbereitet hast. Oh, du legst sie nur noch nebeneinander, sie kommunizieren drahtlos über eine neue Netzwerk-Bustechnologie namens Bluetooth Highspeed. Airbus. Ah, gute Idee, ja. Mit 83 Megabit. Ich habe übrigens, hatte ich nicht erzählt, dass ich meinen Stift wiedergefunden habe, mein Apple Pencil. Ja, hast du. Was jetzt hat wirklich gut ist, weil der andere ist gerade wieder kaputt gegangen. Ja. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass der einfach den Geist aufgibt und nicht mehr erkannt wird. Siehst du, als Pro muss man einfach zwei Apple Pencils haben, ziemlich die dann rollieren, für so einen Teil. Genius-Bar liegen. Also ich würde sagen, 2019 gibt es dann den Apple-Ratzefummel. Was ein Apple-Pencil ist, der nur radieren kann. Mhm. Ich sehe schon, wir nehmen das alles sehr ernst. In Recht. Nein, also das glaube ich tatsächlich nicht. Ich denke schon, dass Apple gelernt hat aus der Mülltonne und den Mac Pro so machen wird, dass die Kritikpunkte vom letzten Mal aufgegriffen werden. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Ich meine, der Cube ist damals auch gescheitert. Und der war echt gut. Der war wirklich super. Auf der anderen Seite, ich muss sagen, ich mochte die G3s und die G4s schon auch sehr gerne mit diesem aufklappenden Gehäuse. Also es war schon super praktisch, wenn du da mal was reinstecken musstest oder so. Ja, ja. Also ich glaube, dass es eher in die Richtung geht. Quasi die Flügeltüren unter den PC-Gehäusen. Ja. Genau. Sonst noch Apple-Produkte, von denen wir nichts wissen? Games auf dem Mac werden immer noch nicht ordentlich gehen. Werden nicht gehen. Wobei wir da jetzt schon fast zum nächsten Thema kommen. Games. Oh. Also ihr habt jetzt noch ein Produkt, was Apple bringen wird. Ein Überraschungsprodukt. Ein One More Thing, weil der HomePod war ja auch ein One More Thing oder die AirPods. Die Glass. Irgendwas, was man vielleicht. Ich bin für die Brille. Erwartet. Ja, die heißt nur Glass. Ja, also das Problem ist, es gibt dann halt eine Hermes Brille und noch eine Brille in Rot. Ja. Von YouTube. Kann Apple gute Brillen, also hübsche Brillen machen? Das ist konkurrieren sie mit viel Mann. Die werden wahrscheinlich genauso hübsch wie die Uhren, nämlich nicht. Ja, aber ikonisch werden sie. Mal sehen. Also die Brille, ja, kann gut sein. Also ich glaube schon auch, dass Apple in die Richtung geht. Ob das dann wirklich eine Brille ist, kann ich nicht sagen, aber so dieser Assistent Monok wahrscheinlich schon. Was trägt denn Tim für eine Brille? Keine hübsche Brille. Tim hat so eine Operbrille. Das Interessante ist, also weltweit tragen alle Leute die gleiche Brille, nur Tim trägt eine, die einfach randlos ist. Ja. Oh, ganz randlos. Was halt einfach not. Ja, so wird die dann halt aussehen. Wobei, das ist nicht so hässlich. Ja, naja, vielleicht ist es ja dann wieder modern. Sie warten so lange mit der Brille, bis die randlosen Brillen modern sind. Das kann natürlich sein. Was meint ihr, 2019 sind die randlosen Brillen modern wieder? Ich weiß nicht. Dann sollten wir doch quasi so in dem großen Recycle-Zyklus da angekommen sein, wo die 2000er wieder innen sind, oder? Okay, aber was war denn 2000 für Brillen? Aber 2000 waren doch schon die 70er, oder? Das war also eher Ende dicken, 90er. Die mit also den so dicken 98, Rändern. Das stimmt schon, es war 70er. Die mit den dicken Rändern, die sind so 2000, Ende der 2000er. Also der 2000, keine Ahnung. 10 ja. Modern geworden. Ja. Ja. Also. Ja, ja, also, falls die Experten da draußen uns sagen können, welche Brille in den, wie man so schön sagt, Naughties modern war, gerne Zuschriften auf unser Hörerfeedback. Ich meine, Pantone kürt ja auch immer die Farbe des Jahres. Dieses Jahr ist es Greenery. Greenery? Ein Grün. Das ist fast ein bisschen wie das Gravis-Grün. Nicht ganz. Ja, aber vor zwei, drei Jahren so auch wieder. War auch schon grün. Das ist total albern. Aber kein Gravis-Grün. Was ist denn in zwei Jahren die Farbe des Jahres? Ich bin so für ein dunkles Lila. Also dafür bin ich vielleicht auch, ich könnte mir zeitgeistmäßig auch ein Braun vorstellen. Aber vielleicht wird das eher 2018. Ja, oder 17. Nochmal als Update. Das muss man mal sehen. Spiele. Habt ihr denn Titel, die in dem Zeitraum erst erscheinen werden, auf die ihr euch schon freut? Ich denke, die meisten Sachen, die ich auf dem Schirm habe, kommen schon nächstes Jahr. Ich hab gerade gar nichts dafür, dass ich mich so weit in der Zukunft freue, wenn ich drüber nachdenke. Ich habe irgendwie gerade nur. Spontan fällt mir eben Mario ein, also Mario Odyssey und Versus Rabbit sogar, was ja irgendwie jetzt Ende August kommt. Also ich schätze mal, dass Nintendo-mäßig 2019 ein ziemlich lahmes Jahr wird, weil jetzt haben sie ja erstmal alles rausgehauen. Das dauert ja da auch immer Jahre, bis dann Naja, vielleicht kommt da schon das nächste. Nein, das nächste Zelda kommt erst 2020. Ja. Was macht dieses Ding von Chris Roberts eigentlich? Ach stimmt, Star Citizen. Das wartet. Also ich denke nicht, dass es 2019 schon da ist. Die haben das grade, wird immer noch gecrowdfundet 2019. Die haben gerade die dritte Alpha verschoben. Ah. Also, ja, das wird weiter gecrowdfundet. Genau, 2019, meine Vorhersage, macht Chris Roberts nochmal einen fetten Kickstarter, um das... Um die Beta rauszubringen. Nachzufahren. Genau. Um die nochmal, Beta zu fanden. Nochmal 20 Millionen einkippen. Beta 1 zu fanden. Hm. Ja, also das, ja. Und irgendwann, also das Problem bei solchen langen Projekten ist ja, dass irgendwann die Technik so viel weiter ist, dass die dann gerne denken, okay, wir müssen es nochmal von vorne machen. Ja, ja. Stichwort Dings. Newcomb. Trico. Trico, ah. Wobei, da haben sie ja jetzt gar nicht so, also es haben ja viele gesagt, grafisch sieht es noch sehr PS3-ig aus. Hm. Nee, ja gut, aber sie mussten schon viel, also sie haben schon ständig irgendwie die Technologie unten drunter angepasst. Also ich habe gerade mal recherchiert, Star Citizen ist erst bei lächerlichen 156 Millionen gefundet. Also da wird es wohl, ja, keine Ahnung. Ja. Ah, ich habe noch eine Voraussage. Ich glaube, das neue Spiel von The Game Company erscheint. Und, in der 400. Folge haben wir schon drüber geredet, weil das wird im Frühjahr erscheinen, 2019. Hm. Bin ich mir sehr sicher. Genau. Die nächste Konsolengeneration könnte da zumindest schon angekündigt sein. Das nehme ich an, dass die auf der E3 2019 angekündigt wird und dann 2020 kommt oder so ähnlich. Ja, also zumindest Sony und Microsoft. Genau. Es wird ja viel darüber geredet, ob es überhaupt noch Konsolengenerationen gibt, aber alleine, weil Microsoft so ein großes Interesse daran hat, da nochmal einen klaren Schnitt zu machen, denke ich, dass sie das tun werden. Ja. Und ich schätze mal, dass das auch so gegenzyklisch laufen wird, dass Sony es verkacken wird und Microsoft wieder zurückkommt. Meinst du? Naja, man merkt zumindest, naja, viele Anzeichen gibt es noch nicht. Man merkt aber zumindest, dass Microsoft sich momentan mehr um die Indies bemüht als Sony, was ich kein gutes Zeichen finde. Ja, aber es ist doch immer so, dass die so ein bisschen hinten dran sind, sich immer ein bisschen mehr um die Indies bemühen. Die Frage ist, ob das die Plattform wirklich nach vorne bringt. Also ich muss sagen, die PS4 ist für mich erst durch die Indies wirklich wertvoll geworden. Hm. Also wenn das jetzt eine reine AAA-Plattform wäre, dann hätte ich sie mir wahrscheinlich nicht geholt. Ich finde die Mischung sehr gut und ich finde auch gut, dass ich da beides drauf habe. Ja, ja, es ist schon das Beste von allem im Zweifel und das wäre halt schade, wenn es dann so die Indie-Konsole und die AAA-Konsole gäbe, aber ich glaube... Die Ouya, ne? Die Ouya. Ouya. Ach ja. Ja. Ja, ansonsten, da man ja auf dem Mac nicht spielen kann, iOS, App Store und so weiter, wie geht's denn da weiter mit Free-to-Play und Bezahl-Apps? Gibt's da noch was? Man sagt ja, der Markt ändert sich alle 8 Monate komplett. Die Geschäftsmodelle auch. Es ist irgendwie lustig, dass wir irgendwie für in 2 Jahren irgendwie versuchen, weiß zu sagen und noch nicht mehr wissen, was in 2 Monaten ist. Also ich habe einen Tipp, vor dem es mir jetzt schon graust. Yes. 2018 wird es 2, 3 Plattformen, zumindest auf Android, geben, die Subscription-Games anbieten. Mobile vielleicht sogar. Auch Steam oder was weiß ich. Aber sprechen wir mal von Mobile. Subscriptions anbieten, das wird geschlagen wie Free-to-Play. Alle machen Subscriptions und Apple zieht 2019 nach mit dem Service. Das selber zu machen, wie Apple Music. Ich weiß es nicht. Das ist eine sehr düstere Prognose. Ich hoffe, dass ich mich widerlegen kann. Ja, und ich sehe es auch noch nicht passieren. So. Also ich weiß nicht, wer da so ziehen soll, dass alle Leute jetzt Game Subscription kaufen. Ja, wahrscheinlich, vielleicht ist da sogar das Free-to-Play-Modell ein rettendes, weil die Leute da doch lieber noch Werbung und Ingame-Purchases machen als eine Subscription. Ja, aber Apple hat halt die Mittel, das umzusetzen. Ich meine, Apple Music ist ja schon ein Erfolg, oder? Keine Ahnung. Ich glaube, die Ausgangslage ist halt auch eine andere. Du hast halt irgendwie niemanden, der, also gerade aus der Free-to-Play-Ecke hat halt niemand Interesse daran, da mitzumachen, weil die verdienen halt ihr Geld. Und ich weiß nicht, ob du mit so einem Subscription-Service Free-to-Play-Konkurrenz machen könntest. Ja, wahrscheinlich machst du bloß den Bezahl-Apps nochmal Konkurrenz. Ja. Es kann natürlich sein, dass der Markt sich in drei Teile dann aufgliedert. Vielleicht. Die Frage ist halt, ob so ein Game-Subscription-Ding besser auf Mobile oder besser auf Konsolen tatsächlich funktioniert. Also ich kann mir halt vorstellen, dass es, also auf Konsolen hast du ja mehr oder weniger sowas schon. Mit diesem ganzen Plus-Kram. PlayStation Plus zum Beispiel. Also wir haben ja jetzt PlayStation Plus, Aga und ich. Und es war ganz interessant. Also das ist der Grund, warum sie Life is Strange gespielt hat. Und das ist auch der Grund, warum ich mir Game of Thrones von Telltale runtergeladen habe. Ich habe noch nicht reingeguckt. iTunes Plus. iTunes Live Arcade. Ich glaube, auf der PlayStation funktioniert es wahrscheinlich sogar auch für die Entwickler, je nachdem, ich weiß nicht, wie der Deal mit Sony ist, weil es halt nicht so viele Spiele gibt. Und so ein Subscription-Modell, wenn im Jahr 30 Spiele erscheinen würden, dann könnten alle mit so einem Subscription-Modell glücklich sein. Und Developer, also das ist ja nicht an sich böse, dieses Modell, bloß in einem überfüllten Markt. Wird es halt problematisch. Ja, also ich sehe das noch nicht passieren gerade. Ich sehe da nicht das Interesse dran, dass das irgendwie zieht. Das kann sich natürlich stündlich ändern, aber im Moment glaube ich da nicht dran. Ja, da sprechen wir uns dann in Folge 301 nochmal. Ja. Wenn sich das stündlich geändert hat. Mhm. Apropos stündlich ändern. Ist Trump noch Präsident in 2 Jahren? Ja. Ach so, ich dachte, yes. In 2 Jahren, ich glaube, ja. Den bekommt man da nicht so einfach weg. In 2 Jahren ist der Wahlkampf in vollem Gange für 4 more years. Ja, da wissen wir wahrscheinlich schon, wer ist so das grobe Feld. Also 4 Jahre vorher, in 2 Jahren, waren ja noch fast alle dabei. Also war noch nicht ausgemacht, dass Trump es wird. Aber im vollen Jahr, ja, also er hat seine Kandidatur schon angekündigt. Also ich denke, die Demokraten kriegen das Gerrymandering nicht gelöst und Bernie verliert gegen McCain. Ach, ich weiß nicht, McCain ist mein Call für 2020. Noch McCain? Ja. McCain hat einen Gehirntumor. Erstens das und zweitens ist er in der falschen Partei. Eine große Verbesserung gegen den aktuellen. Ja, natürlich, aber ich denke, der wird sich eher zurückziehen in der nächsten Zeit. Vor allem würde er, glaube ich, keine Mehrheit kriegen für die Nominierung. Ich glaube auch, also Bernie ist auch zu alt. Und Bernie ist wahrscheinlich auch raus. Ja. Wer da stehen wird, keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin gespannt, ob Pence Präsident wird. Eine gute Alternative zu Trump ist er nicht. Meines Erachtens, wer so wenig Rückgrat hat, Trump die ganze Zeit in den Arsch zu kriechen. Und dann auch noch also Pence ist ja doppelt ein schlimmer Mensch, weil er ja auf der einen Seite alles mitträgt, was Trump schlimm macht und dann noch zusätzlich schlimme Sachen noch dazu bringt, wo Trump nicht unbedingt dahinter ist. Ich glaube, dass Pence nicht den breiten Support haben kann, den er als Präsident braucht. Ich glaube, das Problem an Pence ist, dass er so ein Schwiegersohn-Typ ist. So von ja, so ein Schwiegervater. Schwiegersohn aus der Familie. Ja, ja, aber so von seinem Habitus und von seinem Auftreten ist es so, jemand, gegen den kann man nichts haben. Hm. Was er dann sagt, da hört ja keiner zu. Ach ja, momentan kann man ja froh sein, wenn es überhaupt noch Wahlen und etwas, was Wahlen veranstaltet gibt. Der, also ich hab jetzt mal wieder so Artikel gelesen, du warst Präsident of America und halt, ja, so Rankings und hab so mal geguckt, wer ist es denn? Und dann war ein Ranking, wo Trump auf dem ersten Platz war, der schlechteste Präsident. Aber immerhin hat er noch keinen Civil War angestiftet wie noch andere Präsidenten. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, der Artikel ist schon 2 Wochen alt. Mann. Ja, ja, ja. Ja, der Brexit wird durch sein wahrscheinlich. Theresa May stellt sich ja nicht viel besser an. Bei der ganzen Sache, aber na ja, gut, gegen Trump kommt man nicht an. Aufmerksamkeitstechnisch. Ja. Die Frage ist, ob das da kracht. In Sachen Brexit? Ja. Inwiefern? Naja, werden sie eine Lösung finden, die... Welche Lösung werden sie finden? Also bleibt Großbritannien im Binnenmarkt in irgendeiner Weise? Bleiben sie assoziiert? Kriegen sie irgendwelche Extraverträge? Ist es das norwegische Modell? Und was ist mit der Freizügigkeit? Also, und was ist mit darf Schottland? Ich noch nach, wird sich Schottland dann noch ein Referendum machen und sich dann doch abspalten? Das Interessante ist ja, dass es momentan nicht so aussieht, als würde ein Referendum in Schottland erfolgreich sein. Ja, ich glaube, da kann sich auch noch viel ändern, wenn diese ganze Brexit-Sache akut wird. Wisst ihr, was da der nächste Stichtag ist? Was da als nächstes passiert? Oder sind die einfach... Ja, die Verhandlungen haben jetzt begonnen, aber aha, mehr weiß ich jetzt auch nicht genau. Ja, nee, ich habe das auch nicht so auf dem Plan. Ja. Und das Schöne ist ja, dass man die Folgen von so einer Politik immer erst dann spürt, wenn dann schon wieder die anderen an der Macht sind. Ja. Die man dann dafür verantwortlich machen kann. Ja, und dann vielleicht noch so als letzten kleinen Schlenker in die Zukunft. Game of Thrones wird vorbei sein. Ja, und schon eine Weile. 2019. Oh. Ja, genau, schon ein ganzes Jahr. Hm. Wer wird wohl? Also das Interessante ist, dass die Frage ist, wird da schon das nächste Buch erschienen sein in der Reihe? Nein. Das Buch zum Film. The Winds of Winter oder... Also das letzte Buch wird da sicher noch nicht da sein, aber das nächste vielleicht. Ich bin da leider raus, das ist ganz schlimm. Ich habe die neue Staffel nicht geguckt. Du hast auf das falsche Pferd gesetzt, ja, auf ich die weiß. Bücher. Ja. Hm. Ja, vor 20 Jahren. Wer konnte das ahnen? Wer konnte das ahnen? Ich bin da leider raus. Nee, ich bin HBO aktuell, aber ich habe die geleakte Folge noch nicht gesehen. Es gibt eine geleakte Folge? Ja, die nächste. Die nächste oder die übernächste? Nein, die nächste. Also die sechste Folge ist schon draußen. In den Weiten des Internets kann man da klicken. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass man gut daran tut, nach dem Folgen angucken nochmal nachzulesen, was die wichtigen Informationen waren. Weil es ja doch relativ komplex ist. Und im Zuge der letzten Folge habe ich nochmal in die allererste reingeguckt. Ah. Und war dann etwas überrascht, dass Tyrion blond war. What? Und zwar ziemlich blond. Ja. Und das Nette war, ich spoiler damit nicht, keine Angst. In der letzten Folge, die gerade lief, sieht man, wie so das Tor bei der Wall, also bei der Mauer aufgeht. Mhm. Das hat so Zacken unten. Ja. Da habe ich die erste Folge gesehen, die fängt damit an, wie das Tor aufgeht, hat keine Zacken unten. Haben sie aufgerüstet? Ja, wahrscheinlich. Ja, Jon Snow hat bestimmt mal gesagt, irgendwann, wir müssen diese Mauer aufrüsten. Das zieht da rein, wir müssen das doch ein bisschen machen, sonst krieg Zug. Und dann hat er, ja. Wer weiß. Naja. Wo wir gerade bei Fernsehserien sind, Staffel 2 von Westworld wird vorbei sein. Sie wird die Leute, die Matrix 2 gemocht haben, werden auch Westworld Season 2 mögen. Aber es wird nicht mehr an die erste rankommen. Ich habe auch große, große Angst vor der zweiten. Ja. Es wird nicht an die erste rangekommen sein, aber trotzdem ganz gute Unterhaltung gewesen. Also momentan glaube ich tatsächlich dran, Westworld wird eine Serie sein, wo ich später sage, schau dir die erste Staffel an und dann hör auf. Und das hast du bei Lost auch gesagt. Ja. Nein, habe ich nicht. Sage ich bis heute nicht. Also. Ich mochte Lost bis zur vorvorletzten Folge, okay, aber richtig gut fand ich es, glaube ich, bis zur sechsten oder siebten Staffel. Sechsten Staffel, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich weiß, wann der Break war. Ich glaube, als diese ganze Jack und wie hieß sie? Die Jack. Ach, keine Ahnung. Naja. Ja. Eine Frage möchte ich euch aber ganz konkret noch zu Game of Thrones stellen. Ja. Werdet ihr vom Ende überrascht sein oder nicht? Also. Sowas von. Sowas wie, wer gewinnt oder nicht? Also, meint ihr, da gibt es noch für euch einen Dreher am Ende, den ihr nicht vorausseht? Also, ich glaube, also ich persönlich gucke das ja so ein bisschen ohne eine große Erwartungshaltung. Insofern werde ich wahrscheinlich überrascht werden und bin zufrieden damit. Umgekehrt fange ich aber jetzt schon an, irgendwie mir immer so Fanfiction-mäßig auszudenken, was in der nächsten Folge passieren kann. Und bin dann immer so ein bisschen enttäuscht, dass ich die besseren Ideen hatte, gefühlt. Aber ja. Tja, also ich glaube, ich werde überrascht sein, aber anders als ich denke. Bis 2019 werde ich das auch nachgeguckt haben und dann werde ich überrascht sein. Genau, du kannst dann im Nachklapp zur Folge 400 erzählt Tobi, wie er Game of Thrones fand. Yes. Ah, das ist jetzt schon vorgemerkt. Das ist doch sehr schön. Gut, so viel zum Vorblick sozusagen. Dann können wir den Wochenrückblick noch kurz starten. Es dauert dieses Mal ein bisschen länger. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht, liebe Hörer und Hörerinnen. Wir hatten das vorher schon kurz angeschnitten bei den ganzen deprimierenden Themen, die wir in der Folge 400 auch noch konfrontieren. So auch in der Folge 300, nämlich Charlotte Will und was da so passiert ist und vor allem halt aus einer Perspektive von Apple, weil wir sind ja irgendwie dieser Apple-Podcast und naja, wir müssen ja nicht sagen, dass Nazis scheiße sind und dass man denen in die Fresse hauen sollte. Ich habe mich aber trotzdem dafür interessiert, was jetzt so aus Apples Perspektive da das Resümee waren, weil ja irgendwie alle Firmen und Brands gerade groß Aktionismus betreiben und nicht dumm dastehen wollen. Apple hat es tatsächlich jetzt mal geschafft, dass Nazis nicht mehr mit Apple Pay zahlen können, also Nazi-Webseiten und Shops, die das irgendwie benutzen. Das ist schon mal ein Plus und gleichzeitig hat Tim halt irgendwie auch so ein Memo rausgehauen, wo er eben nochmal sagt, dass er das irgendwie alles nicht gut heißt und scheiße findet und naja, könnt ihr im Zweifel selber nachlesen, bevor ich das hier irgendwie zusammenfasse. Es ist irgendwie, Apple steht Hate Groups und Bigotry kritisch gegenüber. Das ist mal ein bisschen einfach gesagt. Ja, nee, gleichzeitig frage ich mich aber allerdings auch, wie das mit diesen ganzen, die Tech-Firmen treffen sich mit Trump ist so. Da war ja jetzt irgendwie in der Presse, war ja dieses Manufacturing-Konzil groß, das sich jetzt aufgelöst hat, nachdem alle CEOs gesagt haben, wir haben keinen Bock mehr. Und bei diesem Tech-Ding ist es ja, glaube ich, so, dass es kein offizielles Konzil gibt mit Members, sondern immer nur so lose Treffen, wo sich die halt irgendwie dann einladen lassen und dann am Tisch sitzen, irgendwie der Facebook-Mensch und der Apple-Mensch und die ganzen anderen Tech-Menschen. Und mal sehen, wie es da so weitergeht, ob das in Zukunft noch weiter stattfindet und ob Tim dann da wieder am Tisch sitzt. Ja, ist schwierig, wenn ich weiß auch nicht, was ich machen würde, wenn ich da gerufen werde, weil nicht hingehen ist auch eine krasse Entscheidung. Ja. Und wenn du hingehst, dann weißt du, du kriegst es mit, du hast da vielleicht irgendwie ein bisschen Mitsprache oder zumindest kriegst Informationen, aber du legitimierst halt auch Trump dadurch. Und ich meine, die Frage ist halt, Mai, er ist zum Präsidenten gewählt, ob von der Mehrheit oder nicht, aber legal, zumindest im Moment rechtlich bindend. Ne? Und wie viel legitimieren oder delegitimieren willst du so jemand noch als Chef von der Firma? Ja, ich also sehr viel delegitimieren, würde ich sagen. Ja. Also das ist für mich null Argument, ob jemand gewählt wurde. Null. Weil was zählt, ist, was er im Amt macht und was er da tut. Und wie er da hingekommen ist, ist mir in dem Fall fast egal. Ja, aber wenn du einen hast, der sich irgendwie selbst als was auch immer hinstellt und sagt, ich bin jetzt der Herrscher von Nordkalifornien und lädt Tim Cook ein. Tim Cook geht dahin, dann legitimiert es den in einem ganz anderen Ausmaß, als wenn Tim Cook halt zum Präsidenten geht, auch wenn das Donald Trump ist. Ja, natürlich. Und es gibt natürlich auch eine Schwelle. Also es gibt, weiß ich nicht, wenn das jetzt George W. Bush ist, gegen den ich auch sehr viel habe, da kann man argumentieren, ob man da mitmachen möchte oder nicht bei so einem Gremium. Aber bei Trump kriegst du halt jede Woche so viel in die Fresse geschlagen, dass das einfach nicht geht. Und es wird dadurch komplett normalisiert. Das, was er da gemacht hat, wurde alles normalisiert. Wir regen uns diese Woche jetzt auf über diese Charlottesville-Geschichte. Und die ist ja auch wahnsinnig krass. Und jeder sagt, das ist jetzt wirklich der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Aber wie oft haben wir das schon gesagt? Ja. Und wie viele andere Sachen, die er gemacht hat, waren der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringen müsste eigentlich? Ich glaube, du legitimierst ihn dadurch. Du legitimierst ihn genauso auch, wenn Angela Merkel sich mit ihm auf dem G38-Gipfel trifft. Oder G20 oder G4 oder G8. Und ihn normal behandelt. Er ist nicht normal. Das ist nicht normal. Natürlich ist es in einer Welt, wo Erdogan auch normal behandelt wird und irgendwelche Diktatoren auf der Welt normal behandelt werden. Insofern wundert es mich nicht, dass das passiert. Aber du normalisierst ihn dadurch und jeder einzelne Republikaner normalisiert ihn dadurch. Und irgendwann muss man den Schlussstrich ziehen und offensichtlich haben die CEOs auch diesmal gemerkt, dass es jetzt einfach nicht mehr geht. Aber es ist ziemlich schwach. Ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil mein erster Impuls ist auch immer zu denken, dass Menschen irgendwie aus einer persönlichen Moral heraus handeln und irgendwie aus einer menschlichen Perspektive raus entscheiden. Gleichzeitig denke ich halt auch immer so, naja, er ist halt CEO von Apple und er macht halt das, was besser für den Aktienkurs ist. Und wenn das gerade besser ist für den Aktienkurs, da nicht hinzugehen, dann geht er da halt nicht hin. Ja. Aber ich weiß, das ist eine zynische Sicht auf die Dinge, aber ja, ich weiß auch nicht. Der eine Tatsache, die interessant ist in diesem Zusammenhang in der Mail von Tim, ist, dass er da explizit schreibt, I disagree with the president and others who believe that there's a moral equivalence. Ja, das ist auf jeden Fall. Between Nazis and those who oppose them. Ich finde das schon sehr explizit, dass er da und ich finde es gut, dass er genau diesen Punkt anspricht, weil ja so diese Both Sides Diskussion, die schon ein Knee-Jerk-Response ist für jeden Schmarrn und gerade explizit gegen das, was Trump gesagt hat, der ja die Geschehnisse verurteilt hat mit den Worten, ja, es gab ganz viel Gewalt auf allen Seiten. Das finde ich gut. Und das Zweite, was ich bemerkenswert finde, ist, dass die Spende an den Southern Poverty Law Center und die Anti-Defamation League geht nicht an die ACLU, die ja in Charlottesville so sehr schlecht dasteht. Definitiv. Weil die dafür gesorgt haben, dass dieser Aufmarsch erst da, wo er war, stattfinden durfte. Oder zumindest da mitgemacht haben, mitgeholfen. Ja, die haben halt irgendwie, die verteidigen halt rechts wie links jeden, der irgendwie was in Sachen First Amendment irgendwie vorbringen kann. Insofern ist es an der Stelle schon besser, die SPLC und die ADL zu unterstützen. Aber ja, die E-Mail ist in der Tat gut, also das Memo und das hatte ich vorher so ein bisschen flapsig zusammengefasst, das wird dem nicht gerecht. Ich hoffe nur, dass es tatsächlich dann auch Konsequenzen hat, jenseits von Memos. Auf der anderen Seite muss man aber schon mal auch klar sagen, Trump hat mal im Wahlkampf gesagt, wenn er auf der Main Street jemanden erschießen würde, würde er damit davonkommen. Ja. Und wir haben jetzt genau den Fall figurativ. Er hat das gemacht, was jeder, der irgendwie, jeder, der halt kein Nazi ist, verurteilen würde. Und zwar so verurteilen würde, wie, oder solche Worte finden würde, wie Tim Cook da jetzt gefunden hat. Ja, das ist einfach die Standardantwort, da musst du nicht nachdenken, da hat auch nichts damit zu tun, in welcher Partei du bist. Ja. Das ist einfach der Grundkonsens. Das hat er jetzt gemacht. Er hat jetzt gerade auf der Main Street geschossen. Ja. Also er hat das Schlimmste gemacht, was ein Politiker tun kann. Sei vorsichtig mit solchen Fragen. Genau. Wir haben ja die Trump-Skala, die ist oben offen. Ja, das Overton-Window also bewegt sich. Er hat den Godwin gemacht. Und jeder, der da nicht diese Reaktion bringt, du musst ja nicht mal nachdenken, um diese Reaktion zu bringen, nämlich das zu verurteilen, das explizit zu benennen. Jeder von denen hat sich disqualifiziert für immer. Und das Schlimme daran ist, dass die Leute, die sich disqualifiziert haben, das ist mehr als die Hälfte der Leute, die irgendwie politisch aktiv sind in Amerika. In einem Amt sind, die Verantwortung haben, die da sagen müssen, nein, so geht es nicht. Da kannst du nicht schweigen und da kannst du auch nicht zu Trump stehen. Da kannst du einfach gar nichts mehr, da hast du in der Politik nichts mehr zu suchen. Meine Angst ist halt, dass es so, weißt du, Overton Window, wir haben es halt dieses Mal kurz angeschnitten, Name-Dropping, was publicly acceptable discourse ist. Und ich glaube, dass sich das gewaltig verschiebt. Und die Dinge, womit man sich, finde ich auch, für immer disqualifizieren sollte, davon jemals wieder den Mund aufmachen zu dürfen, glaube ich, disqualifizieren einen heute nicht mehr davon. Ich glaube auch einfach, dass es nicht mehr genug Zeit hat, irgendwie sich zu setzen. Es ist absehbar, nächste Woche geht es wieder um Nordkorea. So, und wenn diese Woche nichts passiert, dann passiert nichts. Es wird nichts passieren. Also es wird natürlich was passieren, es wird alles hoffähig werden. Ja. Aber es wird nichts passieren an Konsequenzen. Ja. Und es gibt immer noch 30% oder sogar ein bisschen mehr, die sagen, Trump macht einen guten Job. 30%, das musst du dir mal vorstellen. Ja, das ist unglaublich. Ja. Ich denke noch an diese Nachrichtensprecherin, die rausgeflogen ist, weil sie gesagt hat, unter Hitler war nicht alles schlecht und der hat ja Autobahnen gebaut. Und das wirkt irgendwie so zahm im Vergleich. Die war dann beim Kopfverlag, oder? Ich erinnere mich richtig, oder? Ja. Ach ja. Ja, Bundestagswahl ist ja auch bald. Wir werden viel Spaß haben. Nun gut, lass uns... Die andere Sorte Spaß. Ja, die andere Sorte Spaß. Lass uns von den deprimierenden Themen ein bisschen weg und hin zu... Naja, das ist auch nicht wirklich gut. Na gut, ich wollte kurz Carpool Karaoke ansprechen. Ich habe einen Artikel verlinkt von Friend of the Pod, wie man so schön sagt, ausnahmsweise. Der schreibt, Carpool Karaoke hat seine Seele verloren. Und so ein bisschen, also ich hab mir jetzt nur die erste Folge angeguckt und so ein bisschen stimmt das leider. Also es ist irgendwie, es hat nicht mehr so diese Qualität von Wohlfühl-YouTube-Video. Vielleicht ist ganz grundsätzlich die Zeit vorbei, dass das funktioniert. Aber diese neue Produktion hat bei mir jetzt nicht das gleiche Gefühl wie diese Segmente von Corden erzeugt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr da reingeguckt habt, wie es euch da geht. Nee, ich habe doch keine Zeit gehabt. Aber was ist denn anders? Es fühlt sich so gewollt und produziert an. Also es ist irgendwie so, da ist halt Will Smith und James Corden und sie sitzen halt da so und du hast halt so das Gefühl, ach ja, wir müssen jetzt hier dringend Carpool-Karaoke machen und irgendwie noch einen draufsetzen, damit es viral wird und dann werden wir im Hubschrauber abgeholt und Spoiler. Mhm. Aber ja, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch einfach der Blickwinkel, dass jetzt aus dieser, dass es jetzt kein Spaßsegment in einer Late-Night-Show, sondern eine eigene Serie, die produziert wird. Keine Ahnung, vielleicht ist es einfach dieses Frame, das es schon macht, aber ich weiß nicht. Also es funktioniert definitiv schlechter, finde ich. Ich finde es interessant, weil das Framing für mich war immer, hey, das ist das virale Video auf YouTube, was jemand anderes geteilt hat und das ich mir ansehen soll. Deswegen habe ich natürlich nur die gesehen, die irgendwie besonders gut waren. Ja. Und auch nie im Zusammenhang mit der Show. Hm. Ja. Ja, aber es war halt immer so dieses, man hatte, also gerade am Anfang hatte man halt nicht das Gefühl, dass es mit dieser Viralität im Auge produziert wurde, was es natürlich vielleicht auch wurde, aber mittlerweile ist es für mich halt so ein, ach gut, das geht gut online, das müssen wir jetzt so machen, dass es gut online geht. Und dann ist es halt eng, beißt es sich so ein bisschen selbst in den Schwanz. Das Lustige finde ich ja, dass jede einzelne Keynote von Apple immer wieder den Beweis erbringt, dass Apple keine Videos produzieren sollte. Also keine Shows. Keine Shows, ja. Weil die haben immer dieses Fremdschämige dabei, wenn sie es machen. Bei den Werbespots geht es ja oft und da gab es ja auch sehr coole, gibt es auch teilweise sehr coole. Viele sehr gut. Aber so dieses, ja, sobald es in so eine Spielhandlung geht. Aber wo du es gerade ansprichst, was ich richtig schlimm finde ist, und das ist noch nicht mal der Werbespot an sich, sondern die deutsche Übersetzung davon, The Rock und Siri. Oh Gott. Den weiß ich gar nicht, ob ich den kenne. Beschreib mal kurz. Naja, da ist halt irgendwie Dwayne Johnson und der benutzt so ein iPhone und er ist halt The Rock und dominiert halt alles und ist irgendwie halt der coole Typ und macht mit Siri alles klar. Hat auf Englisch eine Hand frei. Ja, ja. Und auf Englisch ist es halt so, dann nimmst du das halt hin, dass er halt Nein, also es funktioniert halt auf Englisch besser, weil er ist halt einfach so diese Kunstfigur und die funktioniert halt auf Englisch und auf Deutsch finde ich das alles so schlimm und fremdschämig. Ich weiß nicht. Also es ja, frag jetzt dein iPhone Siri, was ist mit The Rock, was geht mit The Rock ab? Oh. Ja, John Schnee würde sich im Schnee wälzen. Ja, ja. Der Fels. Sie sollten einfach der Fels. Keine Ahnung. Ja. Der Fels klingt besser. Der Fels. Als, ja. Stein. Der Stein. Ja. Der Hund, der Berg und der Fels. Was? Whatever. Ja. Ja. Gut, dann noch schnell am Rande erwähnt, Apple Watch Gerüchte. Die nächste Apple Watch soll LTE-Netzwerk-Dingsy haben. Gerüchte halber aber nur Daten und nicht telefonieren. Beziehungsweise halt telefonieren über FaceTime-Audio. Hm. Fände ich jetzt okay. Also ich muss nicht unbedingt mit meiner Apple Watch telefonieren. Ja, ich muss dazu sagen, die jetzige Variante, wie man mit der Apple Watch telefoniert, funktioniert bei mir so gut wie nie. Also wenn ich tatsächlich mal mein iPhone verlegt habe und ich versuche auf der Apple Watch das Gespräch schon mal anzunehmen, um dann später zu switchen, bricht eigentlich jedes Mal das Gespräch ab. Oh, bei mir geht das immer gut, aber ich mache es selten, weil ich bin immer... Ja, bei deiner wo ich Invisible Apple Watch, die du gerade hier trägst. Ja, im Moment habe ich die Clear Apple Watch. Nee, also wenn ich mein Telefon nicht verlegt habe, das heißt, wenn es in der Nähe ist, dann funktioniert das schon ganz gut. Aber vielleicht. Nee, tatsächlich, also da ist das Telefon im gleichen Raum. Aber vielleicht sind 90% aller meine Probleme darauf zurückzuführen, dass das Internet bei uns scheiße ist. So. Ja, das könnte schon ein Faktor sein. Was ich noch erwähnen wollte, Gerüchte halber wird da keine SIM reingesteckt werden, sondern es wird eine eSIM sein, was ich ja begrüßen würde. Ja, ich auch. Ich muss meine 2019 Vorhersage noch ergänzen. Das iPhone wird das auch können. Was? eSIM. eSIM. Huh. Ja. Ja, allerdings, also es ist sicherlich nicht so schlimm wie bei Apple Pay. So problematisch, das in Deutschland durchzusetzen, aber eSIM in Deutschland ist tatsächlich auch nicht so einfach. Kurz eingehakt, weil ich habe da noch recherchiert, ob die Telekom auch eSIM unterstützt. Weil eben im Artikel stand, dass es halt irgendwie dann potenziell sein kann, dass es nur für manche Länder rauskommt, weil nicht alle Provider eSIM unterstützen. Und ja, die Telekom unterstützt eSIM, aber ich dachte immer, das wäre, eSIM wäre virtuell. Und wenn du bei der Telekom die Hilfeseite zu eSIM aufmachst, dann steht da, ja, die eSIM ist eine eingebaute SIM-Karte und die ist noch kleiner als eine normale SIM-Karte und deswegen, und da dachte ich mir so, ist ein Chip. Ja, sie ist so, eigentlich ist sie nur Daten, oder? Also. Aber ich glaube, das ist für die Gehirngesundheit der Telekom wichtig, zu wissen, dass das ist eigentlich eine SIM-Karte, die ist bloß eingebaut, das funktioniert so, die Security ist immer noch da. Ja. Ja, aber ich sehe da schon richtig, dass eigentlich ist es virtuell und du kannst auch eine unlocked eSIM-Variante kaufen. Ja, also es ist halt wichtig, weil die Security über die, also mit dem ganzen Authentifizieren und so über die SIM-Karte läuft. Ach. Ich glaube, das wollen sie betonen. Aber Apple Pay, euer Tipp 2019, Apple Pay in Deutschland? Ach ja, nur in Berlin. Oh ja. Gekauft, nehme ich. Großartig, genau. So wird's kommen. Du kannst nur am neuen Berliner Flughafen bezahlen. Genau. Wo ich den Apple Pay schmarren, ist dann die Berliner Mauer. Habt ihr dann schon einen Flughafen? Nee. Nein. Oh. Das ist, glaube ich, gerade wieder verschoben worden. Ja, sick. Aber Stuttgart 21 wird wahrscheinlich 2019 fertig, weil die Schwaben so fleißig sind. Na dann. Haben die ja einen Bahnhof und einen Flughafen. Nicht schlecht. gut. Als nächstes auf der Liste und als letztes auf der Newsliste habe ich noch Unity und C#. Und lustigerweise, und das ist jetzt ein Produktionsdetail, sieht es in meiner Agenda so aus, als würde da Unity und C stehen, weil das Sharp-Symbol bei uns einen Kommentar in der Agenda macht. Sehr schön. Das wäre auch interessant, Unity und C, aber Unity und C# steht auf der Agenda. Ja. Ist überhaupt keine News. Ich wollte bloß ein bisschen berichten, dass ich jetzt mal, nachdem ich ja so Swift-Fan bin, jetzt auch mal in C# ein bisschen tiefer eingestiegen bin, weil ich mir gedacht habe, ich mache es jetzt mal nicht so wie alle anderen Unity-Developer. Alle anderen stimmt natürlich nicht. Aber viele, viele Unity-Developer, die programmieren halt irgendwie so vor sich hin, habe ich auch immer gemacht. Jetzt wollte ich mal besseren Code schreiben und so die ganzen leckeren kleinen Sachen auch benutzen, die ich mit C# habe, dass ich halt auch Generics benutze und Structs und Klassen, die selber wissen, ob sie equal sind zu einer Kopie von sich selbst und den ganzen Schmarren und hab da aber auch schöne Sachen bei Unity selber dann noch entdeckt, dass man zum Beispiel aus einem Skript raus selber Prefabs machen kann und so weiter und hab da jetzt schöne neue Sachen verwendet, die den Code wesentlich sauberer machen, was mir zum Beispiel auch gut gefallen hat, auch wenn es immer noch ein bisschen zähig ist und jetzt nicht so super schön gelöst, aber sehr praktisch, die Enums, dass ich die ohne Probleme in String, in Int, in den Enum-Value selber umwandeln kann. Ja. Das hat mich immer so geärgert, ich glaube in Swift geht es mittlerweile auch, hat mich immer so geärgert früher, dass das so Probleme gemacht hat, weil Enums ja genau dafür da sind, nur dafür. Und dann will ich auch den String-Value, den ich da in meinen Scheiß-Editor reingeschrieben habe, will ich den auch im Code haben. Und den Int-Value will ich auch im Code haben, den ich da selber reingeschrieben habe. Verdammt nochmal. Naja. Ja, ja. Also viele schöne kleine Sachen gibt's da, die ich jetzt versuche auch zu benutzen, um es alles ein bisschen sauberer zu machen. Oder halt auch Delegates. Die heißen nicht Delegates in C#, aber wurscht, vom Prinzip her funktionieren diese. Ja, genau. Habe ich da halt nie benutzt, weil es ein bisschen anders aussieht und dann wieder komplizierter zu schreiben ist und so weiter. Was ich aber auch gemerkt habe, jetzt fehlt nochmal im Vergleich zu Swift und Objective-C, was mir wirklich fehlt, sind die Deklarationsfiles aus Objective-C, so wie sie am Schluss waren, wo du halt alle deine Public-Sachen am Anfang hingeschrieben hast, dann hattest du eine Dokumentation, was ist das Interface von dieser Klasse. Und das finde ich immer noch nicht gelöst. Ich weiß nicht, wie es bei C#, ob es da vielleicht Möglichkeiten gibt, aber gerade auch bei Swift, das finde ich immer noch nicht gelöst, weil es ist Kraut und Rüben und du kannst den Code nicht so schreiben, dass du eine Liste von den Sachen hast, weil der Code muss ja dann unten stehen und also ja. Ich glaube, der Trend geht dahin, dass du automatisch generierte Doku hast. Und ja, aber da braucht man halt eine gute, eine gute Entwicklungsumgebung, die es dann halt auch einfach anzeigt. Ja. Vernünftig. Insofern musst du vielleicht doch mal Visual Studio Dings installieren. Ja. Vielleicht. Ich bin immer noch bei Mono Develop. Ach ja, und wenn wir schon bei News sind, da gibt es dann in dem Zusammenhang doch noch News. Unity hört langfristig oder mittelfristig mit der JavaScript-Alternative auf. Das heißt, wenn ihr gerade Unity anfangt oder auch schon länger Unity macht, jetzt auf C# umsteigen, denn die JavaScript-Sache wird es nicht mehr ewig geben. Ja. Ja. Na gut, aber das ist auch schon seit ein paar Jahren absehbar, dass das so auf dem absteigenden Ast ist. Ich glaube, jetzt ist es halt offiziell, dass es raus ist. Also für mich war das super, als ich angefangen habe, weil ich halt mit ActionScript und JavaScript das einfach schon konnte. Hm. Und dann zu C# zu wechseln, war für mich halt einfach, okay, und jetzt lerne ich auch noch eine Programmiersprache, die ein bisschen advanceder ist. Ja. Aber prinzipiell finde ich den Schritt gut, denn zwei parallele Sachen zu unterstützen ist immer schwierig, ist immer problematisch. Ja. Ja, so viel zu, also das war jetzt nicht mehr wirklich News, wobei das letzte schon noch ein bisschen News war. Ja. Aber jetzt kommen wir zum Konsumteil, will ich sagen. Und als erstes auf der Liste habe ich Linelight. Ja, Linelight ist mir im Store aufgefallen, weil es gefeatured war, aber ich konnte mich nicht dazu durchringen, es zu holen. Allerdings hat dann Mario Berlutti das nochmal gepickt für mich und mir das auch nochmal geschrieben. Und er hat auch selber drüber geschrieben auf seinem Blog. Und dann habe ich es mir jetzt auch geholt. Linelight ist ein, will man sagen, Plattformer, weiß ich gar nicht, naja, nicht wirklich. Ein Actionspiel, wo ich ein Ja, ist quasi ein 1D-Plattformer. Ja, und das will ich bestreiten. Muss ich aber nochmal drüber nachdenken, ob ich das bestreiten kann. Okay. Ja, es erinnert tatsächlich sehr an Line Wobbler, über das wir auch schon öfter gesprochen haben. Line Wobbler war ja einfach so eine Linie, bei der du einen Punkt nach vorne und hinten bewegen kannst. Mhm. Und das Ende des Levels war immer das Ende der Linie. Ja. Sehr schönes Spiel, hat auch einige Preise gewonnen, war auch mal auf der Maze ausgestellt. Und Linelight funktioniert gar nicht so anders. Ich glaube, die Entwickler haben aber nichts miteinander zu tun. Jedenfalls habe ich da nichts gelesen drüber. Du bewegst auch einen Punkt eine Linie entlang und musst auch Hindernissen ausweichen, bekannte Schlüssel holen, Türen aufmachen und so weiter. Mhm. Es ist aber nicht bloß eine Linie, sondern es ist eine Art Graph. Das heißt, die Linie zweigt auch ab. Ja. Ist das jetzt dann noch 1D? Ja, kommt auf an, aus welcher Perspektive. Es ist 1D. Du hast halt eine 1D mit veränderbarer Topologie. Hm. Wenn ich 2 habe, ist es nicht 2,5D, also da 1,5D. 1,5D kannst du. Wo du dann halt auch durch eine Tür dann nach hinten, wenn ich so eine Plattform, 2D-Plattform habe, wo ich mit einer Tür nach hinten gehen kann. Und dann, naja, egal. Ja, ich sehe es gerade, du hast so einen Abbieger. Wahrscheinlich ist es aus der Sicht von dem Charakter, dem Charakter ist es 1D und die. Aber du hast eine 2D-Draufsicht. Ja, die ist eine 2D-Draufsicht. Also es ist auch 2D. Ich meine, letztendlich ist es ja auch mit beliebig viel D, weil du kannst ja jedes D auf weniger D projizieren. Ja. Was ich cool dran fand, es ist sehr minimalistisch, aber versucht alles rauszuholen. Das heißt, es ist sehr abwechslungsreich. Und es ist sehr stylisch auch. Also es sieht sehr cool aus. Es gab eine Sache, die mich gestört hat und das ist fast ein Dealbreaker für mich. Ich hasse die Steuerung. Oh ja. Du setzt deinen Finger auf dem Bildschirm an und hast so eine Art virtuellen Joystick und schiebst da halt nach links oder rechts und da bewegt sich das Ding hin. Ja, aber das heißt, ich habe so gut wie immer meinen Finger über der Szene, weil die Szene geht in alle vier Richtungen. Ich weiß also nicht, wo sie hingeht. Und ich muss halt neu ansetzen irgendwie. Und eigentlich ist das Spiel aber nicht so gedacht, dass ich neu ansetze, sondern dass ich immer mit dem Finger drauf bleibe. Das finde ich anstrengend. Ich finde es ungenau. Ich finde es, ja, gefällt mir nicht, die Steuerung. Ich habe jetzt auch keine gute Idee, wie man es besser macht. Aber das hat mir keinen Spaß gemacht, das Spiel zu spielen, von der Steuerung her. Vom Spiel her schon. Finde ich ziemlich cool, was es so macht. Ja. Es gibt es auch auf Steam, glaube ich. Insofern kann man das auch auf einer Plattform ohne Touch spielen. Ah ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Ich frage mich gerade, ob es vielleicht Controller-Support und oder Apple TV-Support hat. Das wäre natürlich auch noch cool. Ja. Das stimmt. Controller-Support, macht das noch jemand? Tja, ich habe dazu was Lustiges gefunden, was du noch gar nicht gesehen hast, aber was ich dir sehr ans Herz legen kann. Ich habe den Link dafür rausgegoogelt, weil ich suche ja immer die Links für die Agenda zusammen und oder oft zumindest. Und ich habe dazu ein Game Design Kritik-Video gefunden. Und das klang auf den ersten Eindruck so interessant, dass ich es angeklickt habe. Und das ist tatsächlich ein Video, in dem der Spieleautor und William Chir, den man auch kennt von Manifold Garden, auch so ein Indie-Spiel, sich unterhalten über dieses Spiel. Also sie haben Unity offen und gehen quasi da durch und haben gleichzeitig halt über Skype-Video zwei Talking Heads quasi noch eingeblendet und sprechen so ein bisschen über die Designentscheidungen und wie das funktioniert und ob das hier ein Shader ist oder nicht und sowas und lassen so ein bisschen hinter den Vorhang gucken quasi. Wer sich für sowas interessiert, große Empfehlung. Es gibt davon viele Folgen tatsächlich, also 22 oder so. Es ist wohl so ein Projekt, das William Chir ab und zu mal macht, unter anderem auch von so Sachen, die man kennt wie Thumper und so Kram. Ach, siehst du mal, das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Ich auch nicht. Ich habe auch schon länger nicht mehr reingeguckt. Manifold Garden von William Chir ist ja immer noch in Entwicklung und es sah ja so aus, als würde es 2017 erscheinen. Allerdings scheint er jetzt gerade wieder ziemlich viel umzuschmeißen, habe ich das Gefühl. Insofern tippe ich da auf 2018. Ja. Gut, ich empfehle als nächstes etwas und zwar ist das was ich in meinem Urlaub irgendwie gespielt habe und seitdem immer mal wieder spiele. Es handelt sich um den aktuellen Professor Layton-Teil, Layton's Mystery Journey, der lustigerweise zuerst für iOS rausgekommen ist und dann für 3DS. Aber trotzdem diese Zwei-Screen-Optik hat. Also auf dem iPhone hast du halt immer oben und unten quasi zwei Szenen. Sprich, du spielst hochkant, aber es ist irgendwie zwei Screens untereinander sozusagen. Außer für die Video-Zwischensequenzen, da kriegst du dann Vollbild quer. Aber es ist richtig gut gemacht. Es ist ein richtig gutes Professor Layton-Spiel. Du spielst, glaube ich, die Nichte von Professor Layton. Wie üblich in dieser Reihe geht es halt im Wesentlichen darum, dass man Detektivfälle löst und Rätsel löst, die damit zu tun haben. Es gibt einen sprechenden Hund. Es geht los in London, da bin ich auch immer noch und löse jetzt das Mysterium, warum Big Ben seinen Zeiger verloren hat. Es ist richtig süß gemacht. Die Zwischensequenzen sind halt so full-on Anime von der Qualität her. Also große Empfehlung, macht Spaß. Und wer auf so Rätselkram steht, der ist da gut aufgehoben. Ja, ich habe noch nie einen Professor Layton gespielt. Ich weiß nicht, ob das Genre mir gefällt. Ja, also man muss ja so ein bisschen Suspension of Disbelief mitbringen, was die Story angeht, weil diese Puzzle-Elemente sind halt dann immer so rein gefächert. So, also da kommst du dann irgendwie in der Bäckerei vorbei und dann musst du halt irgendwie ja, der Bäckerei fehlt im Namen irgendwie das K und du hast jetzt nur drei Dreiecke und musst aus drei Dreiecken ein K bauen. So oder so, solche Sachen. Also es hat irgendwie ein bisschen weit hergeholt und ist jetzt nicht sehr diegetic, wie man so schön sagt. Aber es hat so ein Rätselding. Oh mein Gott, ich bin jetzt gerade in iTunes gelandet und da gibt es eine Kategorie bei den Screenshots im App Store, Kompatibilität. Und da kommt dann ein Sermon von 30 Zeilen mit den unterschiedlichsten Versionen von irgendwelchen iPad Pro, Wi-Fi Plus, Cellular, fünfte Generation, blabliblub. Unglaublich, das hilft doch keinem. Nee, also aber das machen sie halt, dass irgendwie die Leute nicht sagen, ich habe ein iPhone 3 und das funktioniert nicht und naja. Ja. Aber das hatte ich letzte Folge schon angesprochen, sowas muss man irgendwie sinnvoller lösen. Ja, vor allem auch von Apple aus halt her. Ja. Also du müsstest halt irgendwie für deine App einstellen können, so, das funktioniert halt ab diesem Hardware-Profil und dann muss der App Store sich drum kümmern. Es ist schon super erstaunlich, dass du bis heute nur anhand der Software sagen kannst, anhand der Betriebssystemversion, welche Geräte da können und welche nicht. Ja. Ja. Ja, letztes Spiel auf unserer Konsumempfehlungsliste ist Hellblade. Ja, Hellblade. Ich habe überlegt, ob ich drüber sprechen möchte, weil ich noch nicht durch bin. Habe das angespielt, fand es bis jetzt auf jeden Fall sehr interessant. Okay, du spielst Senua. Senua, also ich glaube, das Ganze spielt so in der nördlichen Mystik, also vor hunderten von Jahren. Senua kommt mit einem Boot auf einer Insel angerudert und sie versucht, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Story am Anfang so, versucht, ihr Freund ist gestorben und sie versucht die Götter darum zu bitten, ihn zu retten. Also ihn von den Toten wieder zu erwecken vielleicht. Wie gesagt, ich habe es nicht zu Ende gespielt. Ich weiß noch nicht, wie das Ganze ausgeht und ob ich es richtig verstanden habe. Das ist so das Setting. Was ist das Spiel überhaupt? Du hast ein Third-Person-Spiel, in dem du eben diese Story erlebst, dich auf diese Mission machst. Ich habe Leute sagen hören, dass das eine Art Walking-Simulator sein soll. Das würde ich jetzt nicht sagen. Du musst dich da schon durchpuzzeln beziehungsweise Kämpfe bestreiten. Aber es ist, glaube ich, schon recht storylastig insofern, dass du dich durch diese Welt bewegst und eben diese Mission machst. Ich hatte gar nicht so gut das Gefühl, dass es so anders war als jetzt ein Lara Croft, wenn du die Crafting-Elemente weglässt oder so. Und das nur reduzierst auf simple Mechaniken. Auf jeden Fall steht dieser Charakter im Vordergrund, Grafik und so weiter. Ist alles wie in diesen Third-Person-Spielen. Dabei ist es nur ein Indie-Game, Indie-Studio. Also selbst finanziert hauptsächlich. Das Spiel hat Presse gekriegt, vor allem aufgrund von zwei Sachen. Das eine ist das Motion Capturing. Also sie haben sich sehr viel Mühe gegeben mit dem Motion Capturing, allerdings fast nur von dieser Hauptfigur. Dadurch, dass es ein Indie-Projekt ist, haben sie da halt sehr viel Mühe reingesteckt und ich finde die auch sehr spannend. Von der Qualität her würde ich schon auch sagen, ist es eher so Uncharted-Niveau. Krass. Nicht unbedingt in den Sequenzen, wo sie rumläuft. Da wirkt es manchmal steif. Aber so Zwischensequenzen oder auch die Startsequenz, wie sie in dem Boot sitzt, also die hat viel Ausdruck. Und interessanterweise hat das Motion Capturing die Person gemacht, die auch die Videodokumentation zu dem Spiel gefilmt hat. Und die hat das Motion Capturing gemacht. Also keine ausgebildete Schauspielerin, sondern sie, aber die scheint talentiert zu sein. Scheint auch eine Deutsche zu sein, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Da schau her. Ich finde das interessant, dass das Ding heißt halt Hellblade und man denkt so, das ist so ein super krasses Supergamer-Spiel. Ja. Aber es ist halt irgendwie so der Indie-Titel, der eigentlich von Emotionen und was nicht alles irgendwie auch. Genau, also der Titel hat mich auch komplett abgeschreckt, als ich das im PlayStation Store entdeckt habe. Es gab dann so wenig anderes in der Woche zu kaufen, dass ich mich dann halt nochmal damit beschäftigt habe und auch nochmal Kritiken. Und die Kritiken waren mir auch zu unklar, was es ist. Und dann habe ich noch einen Podcast drüber gehört. Ja. Unter anderem Inside Moin und Wertschätzung bei dem Auf ein Bier Podcast und hab dann, okay, das interessiert mich, dieses Spiel. Also der zweite Punkt, ich hatte ja jetzt den ersten Punkt erwähnt, wo das Spiel besonders ist. Der zweite Punkt ist, die Hauptfigur hat eine Psychose und diese Psychose wird sozusagen im Spiel auch dargestellt. Das heißt, du hast eine ganz besondere Sicht auf die Welt in dem Spiel und da werden immer wieder Elemente eben reingebracht, die dich in so eine Stimmung versetzen. Und Aga war von dem Spiel ein bisschen gelangweilt, die Zeit, die wir gespielt haben. Ich habe die Stimmung aber sehr, sehr interessant empfunden. Spielerisch ist es halt jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Die Rätsel und der Kampfsystem ist ein bisschen stupide, jetzt im Vergleich zum Beispiel zu einem Horizon. Die Rätsel sind jetzt nicht super ausgeklügelt, aber ich fand die Stimmung so spannend und interessant, dass ich das sehr gerne jetzt noch weiterspielen möchte. Man sollte es eventuell mit Kopfhörern spielen, wenn man das ertragen kann, weil du hörst immer so Stimmen und die wurden binaural aufgenommen. Oh, nice. Also mit diesen Ohrmikrofonen, die dann halt auch noch die Ohrmuschel simulieren. Ich muss sagen, ich war ganz froh, das tagsüber zu spielen. Mir ging es ein bisschen an den Nerven. Ich hatte immer so einen Blair Witch Project Vibe, seltsamerweise bei dem Ding. Aga ging es weniger so. Aber vielleicht fand ich es deswegen auch stimmungsvoller und spannend. Verstehe, ja. Ich habe mich so ein bisschen davor gedrückt, auch weil ich, also eben auch aus den Gründen, die du gerade beschrieben hast. Aber vielleicht muss ich mir das dann doch mal auch angucken. Also ich würde es abends, glaube ich, nicht spielen wollen. Und das Schöne an dem Spiel war, ich weiß, oder ich hatte das Gefühl, es ist nicht so ein Resident Evil, wo ich dann wirklich eins auf die Mütze bekomme, wenn ich um die Ecke gehe, sondern es macht, glaube ich, mehr von dieser Stimmung, als dass es dann wirklich schlimm wird für mich. Insofern kann ich es vielleicht auch ertragen, das nachts zu spielen, aber von der Stimmung hat es nicht viel weggemacht, als es tagsüber war. Und auch nicht, das fand ich ganz interessant, weil ich hatte auch nicht so die Motivation, alleine weiterzuspielen, weil Aga hat es ja nicht so wahnsinnig gut gefallen. Deswegen habe ich jetzt auch in der Mitte aufgehört momentan, weil alleine war es mir dann auch fast wieder zu gruselig. Ja. Und Hellblade ist ein super bescheuerter Titel, weil es halt genauso. Ja, ich habe da so ein blödes Kampfspiel mit irgendwelchen halt irgendwie mutierten Monstern und ja, also ja, selten dämlicher Titel. Ist auch nur der Haupttitel, aber den Untertitel habe ich vergessen. Der Untertitel ist aber auch irgendwie Senua's Revenge Journey. Death, keine Ahnung. Ja, sowas. Ja, macht doch bessere Namen für eure Spiele. Nicht so generische. Sacrifice. Zum Beispiel Horizon Zero Dawn. womit wir dann auch im Nachklapp angekommen sind. Ihr habt in dieser Sendung schon sehr oft über Horizon Zero Dawn gehört. Nur nicht aus meinem Mund. Deswegen muss ich jetzt auch nochmal kurz darüber sprechen. Es begab sich nämlich, dass ich vor zwei Tagen mir gedacht habe, so jetzt probierst du mal No Man's Sky in der Version 1.3 aus, wo ja irgendwie basically alles anders ist. Und dann wollte ich das machen und dann stellte ich fest, dass dieses Update nicht auf meiner PlayStation 4 ist. So, und dann habe ich versucht, irgendwie das manuell zu triggern, dass das runterlädt und es passierte nichts. Und auf diese Mission, dieses Update irgendwie zu bekommen, bin ich dann irgendwann im PlayStation Store gelandet und habe gesehen, dass es irgendwie gerade Horizon Zero Dawn für 30 € gibt. Dann dachte ich mir, okay, das dann halt das. Und das hatte ich ja eh schon lange vor und das ist mir jetzt billig genug, um es mal auszuprobieren. Und ja, jetzt bin ich 8 Stunden in diesem Spiel unterwegs gewesen und es macht mir sehr viel Spaß. Kannst du irgendeinen wenig spoilerischen Hinweis geben, wo du jetzt bist? Vielleicht was, was nur jemand versteht, der weiß, was im Spiel vorkommt. Oh Gott, wie weit ich bin. Also in der Oder was du gerade gemacht hast. In der Hauptquest habe ich gerade mit der einen Kommandantin dieses Lager befreit. Das Stadion? Nein, das waren mehr so Trenches. Ein kleines Lager. Genau, genau. War eins oder mehrere? Eins, glaube ich. Befreit viele Lager. Ja, ja, ja. Na, das war so das mit diesen Blaze-Containern und so. Ah ja, aber, okay, gut. Das kann man übrigens auch viele Stunden später machen erst, wenn man möchte. Ja, ja, so wie ich das jetzt bei meinem dritten Durchlauf des Spiels gemacht habe, im ultraschwer New Game Plus. Krass. Jetzt habe ich auch alle Trophäen. Gott. Ja, ich habe das tatsächlich 3-mal gespielt, dieses Spiel. Weil ich, wow. Ich merke ja immer wieder, wie sehr ich auch so ein Steuerungsfanatiker bin. Wenn die Steuerung mir Spaß macht, dann kann ich ja fast alles spielen. Was mir mittlerweile auch halt immer noch super Spaß macht, ist halt die Kämpfe unterschiedlich anzugehen und immer mehr Erfahrung zu sammeln, wie ich welche Monster angreife. Zum Beispiel, man trifft ja sehr, sehr schnell auf bei Horizon auf diese pferdeartigen Strider, heißen die im Englischen. Ja, ja. Genau, und das wird einem, glaube ich, auch erklärt, aber wenn du mit einem Feuerpfeil hinten auf ihren Blaze-Kanister zielst, dann explodieren die halt nach einer Zeit. Ja, ja. Ich habe das bei meiner ersten Partie probiert und dann habe ich nicht genau genug getroffen und dann dachte ich, ach, das geht gar nicht wirklich. Aber mittlerweile weiß ich, wie es geht. Es gibt aber auch schon viele Sachen, die einem nicht so gut erklärt werden. Also zum Beispiel diese ganzen Status-Effekt-Sachen. Also zum Beispiel, dass es gibt ja diese Säbelzahn-Roboter, Säbelzahn-Tiger-Roboter, die ja irgendwie gegen Feuer relativ empfindlich sind. Aber um die tatsächlich in diesen Status-Effekt on fire irgendwie zu bringen, muss man mehrere Pfeile auf ihn draufschießen, bis diese Anzeige mit dem Feuersymbol einen weißen Rand hat. Das so, fand das ich die schlecht erklärteste Sache im ganzen Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das beim ersten Durchspielen gar nicht so viele Waffen benutzt. Muss ich sagen, das ging auch. Ich habe, glaube ich, sogar auf leicht oder mittel. Ich glaube, damals habe ich noch auf leicht gespielt. Aber es macht viel mehr Spaß, die alle zu benutzen, weil es gibt so viele schöne verschiedene Möglichkeiten, jemanden und auch auf die Komponenten wirklich einzugehen und die gezielt anzugreifen, macht auch viel mehr Spaß, als so am Anfang einfach drauf zu halten. Ja, und es ist so schön, wenn die Strider explodieren. Ich bin ja wie üblich immer auf dem Fashion-Zug eigentlich. Ich habe jetzt irgendwie schon 4 verschiedene Outfits oder so. Ah, interessant, die Outfits habe ich immer relativ ignoriert, wobei die nicht unwichtig sind, weil du dich ja auch da gegen verschiedene Sachen, Elemente schützen kannst. Und so. Ja, und ich will natürlich auch diese Super-Duper-Rüstung. Ja, die Super-Duper-Rüstung. Da musst du auf jeden Fall Ausschau halten danach. Ja, ja, ja. Nee, ich lustigerweise, Vorsicht, Spoiler, diese Super-Duper-Rüstung, da braucht man ja 5 dieser Power-Cells. Und eine davon muss man sich besorgen, solange man noch in diesem Bunker drin ist, weil sobald man aus diesem Bunker raus ist, kommt man da nicht mehr hin eigentlich. Okay, das Schöne an deinem Spoiler ist, dass eigentlich so gut wie alles, was du gesagt hast, falsch ist. Nein. Du kommst wieder hin und du musst... Ja, man kommt wieder hin, aber... Du brauchst keine fünf? Ja. Okay. Echt, du brauchst keine 5? 4. Okay, na gut. Aus 4, es gibt auch nur 4 und in na gut, dann sind es 4. Hängt von dem Bunker ab, den du meinst. Gleich am Anfang, da gibt es Nee. Die holst du eigentlich erst hinterher. Okay, also. Klar, weiß gar nicht, ob du sie am Anfang überhaupt holen kannst. Du kannst sie am Anfang holen und du kannst sie halt auch währenddessen holen, aber du brauchst dann irgendwie einen Mount, mit dem du doch eine unsichtbare Wand durchreiten kannst und dann von hinten rum kannst du dann an diesen Bunker ran. Aber wenn man im Laufe des Spiels dann nochmal hinkommt, kann auch sein. Nee, also das ist, da kommst du problemlos hin. Ich habe das auch erstmal komplett liegen lassen, diese ganze Quest mit der Rüstung. Das ganz spät gemacht im Spiel. Bei den späteren Zellen, wenn du dir die nicht gleich holst, dann ist es halt relativ inconvenient, weil du dann relativ viel rumlatschen musst, um sie dir nochmal zu holen, wenn du sie dir nicht gleich holst. Aber das ist kein Ding, die kriegst du wieder. Falls das irgendwie so ist, ist es ein Bug. Also es ist ja auch so, dass... Ich habe halt auch so YouTube-Videos gefunden, die sagten, so geht das, wenn man das nicht gleich mitgenommen hat. Aber vielleicht ist das auch viel Information. Nee, also wenn, dann ist es ein Bug. Und Guerrilla Games hat ja sehr viele Updates auch schon gemacht. Und hin und wieder waren auch in einem neuen Update wieder ein Bug drin, den sie dann erst wieder rausgepatcht haben. Verstehe. Wie gesagt, mittlerweile gibt es halt auch Ultra Hard und das New Game Plus. New Game Plus ist, der Begriff war mir gar nicht so geläufig, dass du halt mit allen Sachen, die du im ersten Spiel eingesammelt hast, das Spiel nochmal beginnst. Genau. Aber so ganz grundsätzlich, um mal wieder vom Detailgenörde wegzukommen, großartiges Spiel, großartige Welt vor allem auch. Also ich mag dieses Setting total, dieses postapokalyptische, wie du es ja genannt hast, glaube ich mal. auch so diese ganze Geschichte von die Figuren und die ganze Kultur, die dahinter irgendwie gezeichnet wird. Das ist total, total toll und motivierend, da irgendwie weiterzuspielen. Ich bin begeistert. Ich kann das auch nochmal jedem empfehlen, der nicht sowieso schon das runtergeladen hat, auf Marcells Empfehlung hin. Was ich total lustig fand, war, beim ersten Mal hat mich so die Hauptmission am meisten gepackt. Und jetzt ist es so, ich spiele total gerne die Nebenquests. Die Hauptmission, ja, okay. Weil das ist halt, wenn du die Geschichte einmal gehört hast, dann weißt du sie halt. Aber die Nebenquests machen auch so alleine von sich aus Spaß, finde ich. Ich nenne es den Zelda-Effekt. Und grüß Petra von mir, wenn du irgendwann wegläufst. Mal sehen, okay, ob du das tust. Die mochte ich sehr gerne. Okay, ich halte meine Augen offen. Ich glaube, ich bin der Einzige, der die besonders favorisiert, aber ich fand die so charmant. Pass auf, sie flirtet mit dir. Hui, hui. Ich bin also gespannt. Nicht mit dir, mit Aloy. Mit Aloy, ja. Mir fällt gerade noch eine Sache ein, die ich hier noch einfügen möchte, bevor wir zum finalen Abschlusspunkt dieses Themenfeuerwerks kommen. Vielleicht sage ich es einfach mal. Ja. The Stone Sky ist der dritte Teil von der Broken Earth Trilogie, die ich über den grünen Klee vollkommen zu Recht hier in diesem Podcast schon seit langem lobe. Nora K. Jemisin hat die ersten zwei Teile veröffentlicht und seit, ich glaube gestern, ist der dritte Teil draußen. Eine Woche nachdem der zweite auch wieder einen Hugo gewonnen hat, wieder verdient. ich habe es noch nicht angefangen, weil ich gerade noch mitten in einem anderen Buch stecke, aber das beste Science-Fiction-Fantasy-Buch der letzten Jahre, Teil 1. Und Teil 2 steht dem fast in nichts nach. Zweite Teile von Trilogien sind immer ein bisschen schwächer. Aber das ist so eine große Leseempfehlung. Ich kann es nur immer wieder sagen, kauft euch alle von diesen drei Büchern, die ihr noch nicht habt, und lest sie sofort. Die sind einfach großartig. Das klingt spannend. Ich bin auch jetzt motiviert, das zu tun. Ich wollte nur kurz Empire Strikes Back sagen. Ja, ich auch. Eigentlich wollte ich sagen, ich bin dein Vater. Sie hat sie in drei Jahren geschrieben, die ganze Trilogie. Ist das eine Trilogie? Ja. Krass. Ist eine Trilogie, die ist damit dann fertig. Okay. Ich wollte dich schon tadeln und sagen, du sollst doch nicht immer Bücher anfangen, die noch nicht fertig geschrieben sind. Ich weiß, ich tue es normalerweise auch nicht, aber da lohnt sich's. Und wenn die so ein Tempo vorlegt, dann kann man auch davon ausgehen, dass sie fertig wird. Stimmt. Ja, die ist schnell. Die ist recht flott. Gut, dann kommen wir, wie Tobi so schon sagte, zum abschließenden Themenfeuerwerk dieser Agenda. Es geht tatsächlich um Feuer, ne? Es geht um die Dauerbrenner der Redaktion. Und damit wollen wir nochmal rückblicken auf Dinge, die uns über die letzten paar hundert Folgen vielleicht begleitet haben und die wir immer noch irgendwie nutzen und hier tatsächlich auch empfohlen haben. die letzten 300 Folgen. Ja. Tja. Es müssen nicht alle 300 Folgen sein, aber so irgendwas, was ihr tatsächlich immer noch und schon seit einer Weile auf eurem iPhone oder sonst was habt. Ich kann dazu aus dem Stegreif sagen, was es ist. Das ist nämlich Nico Azume. was ich jetzt mal wieder, ja natürlich, wirklich? Was ich auch wieder spiele mittlerweile, weil es gab natürlich wieder ein Update mit neuen Katzen. Und die muss man dann alles sammeln. Und ja. Also Nico Azume ist so ein, für alle, die jetzt nicht wissen, von was ich spreche, ein iPhone-Spiel, wo man eine Wohnung mit Katzenmöbeln und Katzenfutter ausstattet und darauf wartet, dass Katzen kommen, von denen man dann Fotos macht. Und das war dann auch schon das Spiel. Aber ja, man kann die Katzen sammeln und man kriegt Geschenke von den Katzen und die kann man auch sammeln und man kann ganz viele Katzenmöbel kaufen mit Ingame-Währung, die man von den Katzen bekommt. Ich habe noch keinen Cent in dieses Spiel gesteckt, aber es macht mir trotzdem unfassbar viel Spaß. Das Tolle an dem Spiel ist ja, oder das eigentlich, was mich daran gefesselt hat, ist, dass dieses Spiel passiert, wenn du es nicht spielst. Ja. Weil während du in dem Spiel bist, kannst du es bedienen und Katzenmöbel hintun und neues Futter auslegen und kaufen und so weiter. Aber die Katzen kommen erst, wenn du das Spiel wieder zumachst und dann 5 Minuten wieder aufgemacht hast und dann 5 Minuten später aufmachst, dann sitzen ein paar Katzen da und spielen mit denen oder liegen auf den Kissen, die du ausgelegt hast. Und das fand ich so irgendwie die logische Konsequenz von diesen ganzen Farmville-Spielen. Das komplette Spiel jetzt nicht mehr da passiert, wo du es sehen kannst, dass ich es sehr nett fand. Ich habe übrigens, ich weiß nicht, ob ich das in dem Podcast auch schon mal erwähnt habe, aber es gibt jetzt auch eine Apple Watch App davon, wo man dann auf der Uhr nachgucken kann, ob gerade Katzen da sind oder nicht. Nice. Meine Kinder finden das toll, die wollen immer das mit den Katzen spielen. Verständlich. Was ist denn bei dir das Spiel? Tobi, du hattest doch früher mal dieses Zombie-Ding, wo du folgenlang drüber gesprochen hast. Das ist abgefahren, dieses Zombie-Ding, das war ein totales Heuflö. Cataclysm Dark Days Ahead hieß das. Mhm. Das hat mich gefesselt und jetzt, wenn ich dieses Ding wieder aufmache, ich wäre so zornig, ich glaube, ich gehe 3 Schritte und dann ist dieses urkomplizierte Befehlssystem und Inventory Management und so mir so zuwider, dass ich das nicht mehr weiterspielen kann. Das macht mich fertig, dieses Spiel. Also es ist, es war, solange es mich gefesselt hat, war das alles zu ertragen, aber es ist einfach so anstrengend. Also wenn du irgendwas hinlegen willst auf den Boden, dann braucht es bis zu 4 Tabs und es ist furchtbar. Und ich meine, ich bin ja darauf über meine Liebe zu NetHack gekommen und überhaupt Roguelikes, aber speziell NetHack. NetHack ist halt ein Traum an Benutzerfreundlichkeit dagegen. Ich bin ja immer noch verwundert, dass du noch nicht mit Dwarf Fortress angefangen hast. Ich habe es mir mal angeguckt, aber es war nicht direkt genug, weil bei Dwarf Fortress, da kannst du nur so, bei Dwarf Fortress machst du Bebauungspläne. Also da sagst du, hier kommt die Kornkammer hin, hier pickelt mal da ein paar Höhlen und stellt da Betten rein und dann drückst du wieder auf Play und dann machen die das. Und du kannst es nicht direkt selbst machen und irgendwie hat dieser Disconnect mich da ein bisschen, aber NetHack, um da zurückzukommen, auf dieses Themen Gebiet. NetHack ist tatsächlich ein Dauerbrenner von mir. Also das grabe ich immer wieder mal aus und geht es dann an. Aber ich habe es noch nie gewonnen. Man kann das ja tatsächlich gewinnen. Habe ich noch nie geschafft. Aber NetHack ist toll. Interessant. Ja. Marcel, was hast denn du für? Was hast denn du für? Okay, wir machen das mal so. Rate mal. Rate mal ein paar. Mir fällt nur Threes ein. Okay, ja gut, Threes ist das einzige Spiel, was ich fast durchgehend gespielt habe, seit es veröffentlicht wurde und das bleibt auch so. Es gibt ein Spiel, wo ich drauf warte, dass es ein Spiel gibt, was das von meinem Thron stößt. Dem Thron, das beste Spiel, was ich je gespielt habe. Das mit den Karten, die du nach links, rechts wischen musst? nee, das ist Rains? Nicht das Beste. Nö, Rains war ganz nett, aber ging dann auch bald vorbei. Oh. Ist ja gar nicht auf dem iPhone, was ich da anspreche. Ach komm, das ist einfach. Das beste Spiel aller Zeiten. Nein, das beste Spiel, was ich bislang gespielt habe. Ich sage nicht, dass es das beste Spiel aller Zeiten ist. Okay, ich habe es offensichtlich noch nicht oft genug gesagt. Okay, Journey. Ach, natürlich. Ah. Das war nicht schwer. Ich habe jetzt zu sehr auf dem iPhone gedacht. Ja, genau. Ja, Journey ist für mich so ein wegkonsumiert und weg Spiel. Das ist für mich, fällt überhaupt nicht unter Dauerbrenner bei mir. Nein, das ist auch kein Dauerbrenner in dem Sinne, dass ich es jetzt noch oft spiele. Ich spiele es vielleicht so alle 1-2 Jahre. Also es dauert ja nur 2 Stunden. Ja, aber wie kann man dieses Spiel alle 1-2 Jahre spielen? Das hat man doch durch. Ich, und dann das kann ich nachvollziehen. Durch. Das ist halt so ein Film, den man einfach guckt. Ja, also das ist wie ein Film, den man halt nochmal nachguckt und verhält sich auch wie ein Film, den man dann nochmal guckt, emotional. Beim ersten Mal bist du überwältigt, was da passiert und so. Und beim zweiten Mal siehst du die Zusammenhänge und beim dritten Mal ist es schon Nostalgie und dann wird es immer mehr Nostalgie. Und ich warte auf ein Spiel, was mich halt so wegbläst wie Journey und ich weiß nicht, ob das nochmal kommt. Und ich hatte es ja auch schon erwähnt, ich erwarte es nicht von That Game Company. Ich glaube nicht dran, dass die das können. Ja, es ist halt auch immer so, das ist immer schwierig, da irgendwie nochmal so einen zweiten Ausnahme-Hit von den gleichen Leuten zu erwarten. Wie gesagt, ich erwarte es gar nicht mal von den gleichen Leuten, sondern von jemand anderem. Aber es gab auch von jemand anderem noch keinen. Es gibt noch ein paar andere Spiele, die ich sehr hoch weiterhin schätze. Zum Beispiel Papers, Please. Ja. Fand ich auf vielen Ebenen perfekt gemacht. Stimmt. Auch wenn ich es, doch, ich habe es auch durchgespielt. Sehr tolles Teil. Immer noch Starseed Pilgrim und das Interessante finde ich, dass ich da auch zwei Phasen des Konsumierens hatte. Die erste Phase war ja, als ich damals mit Dom parallel gespielt habe, war die Entdeckungsphase. Wie funktioniert dieses Spiel überhaupt? Was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Aber es funktioniert auch, finde ich, wahnsinnig gut, selbst wenn du alle Regeln kennst als Spiel. Also war nicht bloß das Entdecken. Das ist wahrscheinlich so der speziellste von den Dauerbrennern. Das ist bei mir so ausgeplätschert. Das hat dann irgendwann nicht mehr gezogen. Die Welt war zu groß und zu diffus und ich kannte die Regeln, aber es war zu schwer, die Levels zu schaffen. Ja, ich finde die Herausforderung ganz interessant. Wo es bei mir gar nicht funktioniert hat, war Steven Sausage Roll. Also mich da langfristig zu hooken, weil es einfach so schwierige Hindernisse gab, wo ich nicht rübergekommen bin. Und was mich vor allem gestört hat bei dem Spiel war, es war so ein Heureka-Spiel. Da hast du nicht kleine Erkenntnisse gehabt, die sich summiert haben, sondern es gab immer nur diese großen Schwellen. Dann hat es Heureka gemacht, dann hast du das gecheckt, aber du hast nicht das Gefühl gehabt, dass du Fortschritt gemacht hast, sondern eher, du hast dich irgendwo anders hingebeamt, dann bist du wieder auf ganz anders, wo du dich wieder nicht auskennst. Immer nur gegen Wände laufen, bis man dann irgendwo woanders hinläuft. Diese Momente waren toll, dann, wenn die Wand dann zusammenfällt, aber danach war halt wieder die nächste Wand da und du hast halt keine Bohrmaschine gebaut in dem Spiel. Aber die als Gegenbeispiel fällt mir da die Honorable Mention ein, ist zwar auch kein Dauerbrenner, aber Braid macht das wirklich großartig. Also ich habe schon lange kein Spiel mehr so gut seine eigene Mechanik erklären und schrittweise aufbauen sehen wie Braid. Das stimmt, ja. Witness macht das durchaus auch. Wobei Braid, glaube ich, mechanisch fast komplexer ist, was das angeht. The Witness wäre für mich eine Honorable Mention, was dieses diese Levels angeht oder diese Puzzles angeht. Noch eine Honorable Mention ist für mich Antichambert. Immer wieder gerne erwähne, weil das hat was sehr Spezielles, sehr Schönes. Sehr brainfuckig. Total verrückt bei dieser nackten Grafik, dass trotzdem das Spiel so stark für sich gestanden hat. Für alle, die sich jetzt fragen, was war das? Antichamber. Ja, genau. Ja, man lernt so Alleinstellungsmerkmale lieben. Das wenn man mal 20, 30 dieser Spiele konsumiert hat, dann bleibt das, was neu ist, so im Gedächtnis hängen. ja. Und nicht das, was nicht unbedingt das, was toll ist. Noch eine Honorable Mention bei diesem Honorable Mention Marathon ist The Beginner's Guide. Oh ja, da bin ich mit dabei. Das ist interessant, weil ich habe noch mal reingeguckt, weil es noch mal zu spielen war mir dann zu anstrengend. Und ja, das Konzept ist auf jeden Fall spannend. Ich finde halt diese Art zu erzählen total faszinierend. Ja. Also das fand ich auch an Tacoma zum Beispiel faszinierend, dass du halt so dieses interaktive Stück Software hast, dass sie aber trotzdem in einem Essay-Format quasi eine Geschichte erzählt. Ohne halt irgendwie, also und es trotzdem schafft, dir das Gefühl zu geben, nicht nur ein Tunnel zu sein. Das ist gut. Ja. Ja, also der Beginner's Guide war auf jeden Fall, möchte ich nicht missen. Ich fand es, glaube ich, nicht so gut wie ihr, aber ich fand es auf jeden Fall spannend. Und alleine, wenn du ein Spiel spannend findest, ist das, also weil es anders wert, ja. ist, ist das schon super viel wert. Es gibt noch eins, das tatsächlich zum Dauerbrenner geworden ist bei mir. Und zwar ist es Love Life School Idol Project, das ich jetzt wieder angefangen habe. Und irgendwie, das hat was, das hat mich wieder eingefangen. Das ist so ein Rhythm Game, wo du zur Musik im Rhythmus runtertippen musst. Und diese Kombination aus Sammelkarten öffnen und wirklich sackschweren Rhythm-Game-Einlagen, die hat bei mir so einen Sweet Spot getroffen. Ich bin das wieder am Zocken. Faszinierend. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt noch immer aktuell ist, aber ja, das ist ein Idle-Game. Was mich total interessieren würde, wären die ich jetzt gerade vergesse. Also die Spiele, wo ich total begeistert war, aber die mir jetzt nicht mehr einfallen, weil wir fallen schon fast immer die gleichen wieder ein. Stimmt schon, ja. Ich sollte mal irgendwie so eine Analyse machen auf die URLs, die irgendwie öfter vorkommen oder so vielleicht, keine Ahnung. Also zum Beispiel eins hatte ich das letzte Woche schon erwähnt, Platypus. Platypus? Das war so ein Raumschiff, so Side-Scroller-Shooter, eins der ganz frühen iPhone-Spiele, das habe ich sehr gern gespielt. Und das Raumschiff war halt aus Knete gemacht und die gegnerischen Raumschiffe auch und so weiter. War, glaube ich, auch nicht besonders erfolgreich, aber das hat mir viel Spaß gemacht am Anfang. Oder was gab es denn da noch? Galcon natürlich oder Flight Control. Ja, Flight Control, Tiny Wings habe ich ewig gespielt, aber letztens habe ich es mal wieder ausprobiert, es ist auch immer noch nett, aber das Feuer entfacht sich nicht nochmal neu. Ja, es ist immer noch ein schönes Spiel. Hat sich auch ganz gut gehalten, muss ich sagen. Definitiv. Aufmacht. Ist auch immer noch in den Charts. Nice. Interessant, aber oh, Dots. Dots habe ich damals viel gespielt, und zwar den ersten Teil. Auch schon lange nicht mehr. Aber die würde ich jetzt gar nicht so als, die sind mir gar nicht so nah am Herzen. Tiny Wings war mir mal nah. Ja. Sehr wichtig. Ich habe eins entdeckt, das ich gerne noch erwähnen möchte, und zwar wie. Oh ja. Und in dem Zuge auch Super Hexagon. Zwei sehr unterschiedliche Spiele, beide von Terry Kavanagh, die ich aber beide sehr geliebt habe. Ja. Super Hexagon spiele ich auch ab und zu noch. Und wie, lustigerweise zu einem großen Teil wegen der Story auch. Ja. Also ich finde, es war so schön minimalistisch trotzdem in so einen Kosmos eingepackt, dieses Jump'n'Run. Das war cool. Cool. Ja, ohne die Story hätte ich auch nicht die Motivation gehabt, das durchzuspielen. Ja. Ist schon... Ja. Obwohl das halt sechs Figuren sind, oder fünf Figuren, die unterschiedliche Farben haben und alle gleich aussehen. Ja. Aber das hat alles so 64 Grad. Irgendwie. Ja. Naja. Ja. Es braucht nicht viel, um es zu begeistern, aber also man könnte jetzt so die Synthese bilden, ein Idle-Spiel mit Katzen in C64-Grafik. Roguelike. Roguelike nicht vergessen. Also wir werden weiter podcasten in der Hoffnung, dieses Spiel irgendwann zu finden. Aber für heute soll es, glaube ich, erstmal gewesen sein. Es ist ja jetzt durchaus auch schon ein Weilchen. Ja. Ich hoffe, ich bleibe. Nein, das macht keinen Sinn. Ich hoffe, ihr bleibt uns auch die nächsten 300 Folgen irgendwie gewogen. Zumindest bis nächste Folge, wenn es dann wieder heißt Fanboys. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche. Bleibt uns auch in Zukunft gewogen und für zu leicht befunden. Tschüss.